1. A 30 Mihzam Tempelingang Zurak, wo ich so, das Wasser unter der Schwell Herverfloss und nach Ostenstromt, da die Vordersite des Geburts in dies Richtungsegte. 2. Danach geleitete mich durch das Norte und 30 mig Ossen Herums am Ostlichen Orcenter, und dessen Sudlicher Seat Ebenfalls Wasser Herostrofte. 3. Als der Mann mit einer Messner nach Ostenging, Masse tausend Ellen AB und ließ mich durch das Wasser gehen, das mir bis und die Noschel reichte. 4. A Mass weitere tausend Ellen und 30 mig ernut hin durch, wobei das Wasser nun bis zu den Nien stieg, nach weiteren tausend Ellen reichte es mir bereits bis zur Haft. 5. Schließlich Mass er nochmals tausend Ellen, doch nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss angewachsen, den man noch schwimmend überqueren konnte. 6. Fragte mich, ob ich die Bedeutung dieser Beobachtung erfasst hat, und 30 mich anschließend Zurück und das Ufer des Flusses. 7. Bei meiner Rücke bemerkt ich, dass und bei den Ufern des Flusses ein groß Ansel von Bormen gewachsen war. 8. Erklärt mir, dass Diocese Wasser durch die Ostlich Region in die Jordanstep fließt und schließlich das Tote Meer erregt, dessen Salzhaltiges Wasser de Dirch gesund word. 9. Überall dort, wohin diese Fluss gelangt, word es von Lebusen Wimmeln, und der Fischreichtum word enorm sein, da das Wasser die Umgebung heilt und Leben ermöglicht. 10. Fischer werden sich von Engedi bise eneglein niederlassen, ihr Netze aussuspannen, denn die Vielfalt der Fische word der des Mittelmeers in nichts nachstehen. 11. Die Sumpfer und Teich in der Umgebung werden jedoch nicht gesund werden, sondern bleiben der Salzgewinnung vorbehalten. 12. Und bei den Ufern werden Fruchtträgen Baum wachsen, deren Blätter niemals welken und die Jeden Monat neue Früchte herverbringen, das ihr durch das Wasser ausdem Heiligtum genannt werden. 13. Gott, der Herr, wirken dit, das dies die Grenzen seien, nach denen das Land unter den Zwölfstammen Israels aufgeteilt werden soll. 14. Jeder Stamm soll einen gleichwertigen Anteil als Erbesitz erhalten, so wie es Gott den Vorfahren feierlich versprochen hat. 15. Die nordliche Grenze erstreckt sich vom Mittelmeer in Richtung Hethland bis nach Hamath. 16. Sie verlauft weiter über Barotha und Sibraim, das zwischen Damaskus und Hamath liegt, bis hin nach Hazarinon und der Grenze zu Horan. 17. Sommetreich die Nordgrenze von mir bis nach Hazarinon, wobei das Gebiet von Damaskus nordlich davon liegt. 18. Im Osten bildet der Jordan die Grenze zwischen Gilead und dem Land Israel, ausgehend von Hazarinon bis hin zum Ostlichen Meer bei Thamar. 19. Die Sudgrenz verlauft von Thamar bis zu den Wassen von Meriboth Kadesh und Fault dem Bark Ägyptens bis zum Mittelmeer. 20. Im Westen bildet das Mittelmeer die Natürliche Grenz bis zu einem Punkt, der direkt gegenüber dem Zugang nach Hamath liegt. 21. Diocese gesamte Gebiet sollte unter den Stammen Israels aufteilen. 22. Bei der Verlosung des Erbes sollt auch die Fremden berücksichtigen, die bei euch leben und Kinder bekommen haben, das ihr einheimisch Israeliten behandelt werden sollen. 23. Jedem Fremden soll in dem Stammesgebiet, in dem sich niedergelassen hat, sein Rechtmäßiger Anteil zugewiesen werden, lautet die Anweisung des Herrn.